Das Hirtenbüblein. Es war einmal ein Hirtenbübchen. Das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bübchen kommen. Da sprach er zu ihm: »Kannst du mir auf 3 Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben, so will ich dich ansehen wie mein eigen Kind. Und du sollst bei mir in meinem königlichen Schloss wohnen.« Sprach das Büblein: »Wie lauten die 3 Fragen?« Der König sagte: »Die erste lautet, wie viel Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer?« Das Hirtenbüblein antwortete: »Herr König, lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, damit kein Tröpflein mehr daraus ins Meer lauft, das ich nicht erst gezählt habe, so will ich euch sagen, wie viel Tropfen im Meere sind.« Sprach der König: »Die andere Frage lautet, wie viele Sterne stehen am Himmel?« Das Hirtenbübchen sagte: »Gebt mir einen großen Bogen weiß Papier.« Und dann machte es mit der Feder so viel feine Punkte darauf, dass sie kaum zu sehen und fast gar nicht zu zählen waren und einem die Augen vergingen, wenn man darauf blickte. Darauf sprach es: »So viele Sterne stehen am Himmel, als hier Punkte auf dem Papier. Zählt sie nur!« Aber niemand war dazu imstand. Sprach der König: »Die 3. Frage lautet, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit?« Da sagte das Hirtenbüblein: »In Hinterpommern liegt der Diamantberg. Der hat 1 Stunde in die Höhe, 1 Stunde in die Breite und 1 Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und bettet sein Schnäblein dran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei.« Sprach der König: »Du hast die 3 Fragen aufgelöst wie ein Weiser und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen. Und ich will dich ansehen wie mein eigenes Kind.«